Monja könnte heulen vor Wut. Vor ihr auf dem Boden liegt ein Haufen glitzernder Tonscherben. Eben noch war es ihr selbst gebasteltes Drachenpony. Es sollte morgen beim Schulfest ausgestellt werden. Und wer hat es kaputt gemacht? Natürlich ihre kleine Schwester, dieses blöde Huhn. Wer sonst? Monja wäre am liebsten ein Einzelkind. Dann hätte sie für immer ihre Ruhe, würde ein Glitzerpony nach dem anderen ausstellen und schließlich berühmt werden. Sie versteht einfach nicht, dass Marietta ihre Schwester ist. Sie ist so anders als sie. Dick und sommersprossig. Und alles, was sie anfasst, ist nach spätestens einer Minute kaputt, obwohl sie schon 6 Jahre alt ist. Als Monja sieht, dass Marietta schon wieder an ihrem Schrank steht und jetzt auch noch neugierig ihre Bonbondose untersucht, wird sie noch wütender. »Du bist überhaupt nicht meine Schwester!« schreit sie Marietta an und versucht, sie dabei aus ihrem Zimmer zu schieben. Doch Marietta stemmt sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen Monja, drückt ihre Fersen fest in den Boden und kreischt schriller als eine Alarmglocke. Da platzt Monja der Kragen. »In Wahrheit haben Mama und Papa dich im Supermarkt gekauft!« brüllt sie. »Aus dem Tiefkühlfach haben sie dich geholt, aus Mitleid, weil dich sonst niemand wollte!« Monja weiß, dass das nun wirklich gemein war, aber es wirkt. Marietta hört schlagartig auf zu kreischen und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie rennt in ihr Zimmer und knallt die Tür hinter sich zu. Monja hört sie schluchzen, aber sie tut so, als würde sie es nicht hören. Zum Glück ist Mama bei der Arbeit, denn das gäbe jetzt bestimmt gewaltigen Ärger. Es klingelt. Es ist Jenny aus dem 3. Stock, Monjas beste Freundin. Monja zieht sie mit sich in ihr Zimmer und macht die Tür zu. »Was ist denn los?«, fragt Jenny. Doch als sie Monjas zerbrochenes Drachenpony auf dem Boden sieht und Marietta nebenan schluchzen hört, weiß sie es schon. »Oh, Mari, du darfst nicht immer alles kaputt machen!«, ruft sie. »Das habe ich nicht mit Absicht gemacht«, schluchzt Marietta von nebenan. »Pah, nicht mit Absicht!« Monja ist noch immer stinksauer. Damit sie Mariettas Schluchzen nicht mehr hören, macht sie ihren CD-Player an. Partymusik, volle Lautstärke. Gleich klopft bestimmt Frau Müller von unten mit dem Besenstiel gegen die Decke. Aber besser die Müller als Mariettas Rumgeschluchze, denkt Monja. Gemeinsam mit Jenny sammelt sie die Scherben auf und sie kleben sie wieder zusammen. Es ist doch nicht so schlimm, wie Monja befürchtet hatte. Mit etwas frischem Lack wird niemand die Risse im Ton bemerken. Als sie fertig sind und die Musik endet, fällt Monja plötzlich auf, dass es nebenan still ist. Zu still. Marietta schluchzt nicht mehr, aber sie hört auch keine Conny-CD oder singt laut wie sonst immer. »Mari?« ruft Monja. Nichts. »Sie ist bestimmt beleidigt«, sagt Jenny. Irgendwie hat Monja nun ein schlechtes Gewissen. Immerhin haben sie Mama versprochen, nicht zu streiten, bis sie nach Hause kommt. Sie schleicht zu Mariettas Zimmertür. »Mari«, flüstert sie durchs Schlüsselloch, »sollen wir uns wieder vertragen?« Doch Marietta antwortet nicht. Vorsichtig öffnet Monja die Tür und späht in Mariettas Zimmer. Es ist leer. »Vielleicht ist sie im Schrank«, sagt Jenny. Monja öffnet die Schranktür und schiebt die bunten Kleider zur Seite. Keine Marietta. Auch unter dem Bett ist Marietta nicht. Und hinter dem Vorhang auch nicht. »Hoffentlich ist sie nicht aus dem Fenster gesprungen«, sagt Jenny ängstlich. »Quatsch«, sagt Monja, »dass Jenny aber auch immer das Schlimmste befürchten muss.« Mari ist echt nervig, aber so doof ist sie nun auch wieder nicht. Außerdem ist das Fenster zu«, fügt sie noch hinzu, schaut aber vorsichtshalber doch nach draußen, die ganzen 7 Stockwerke hinab. Marietta ist zum Glück nicht zu sehen. »Mari! Wo bist du?« ruft Monja und läuft in die Küche und von dort aus durch die ganze Wohnung. Doch Marietta ist verschwunden. Plötzlich sieht Monja, dass auch ihre Sandalen nicht mehr da sind. Natürlich, sie ist bestimmt zum Spielplatz gelaufen. Erleichtert laufen Monja und Jenny durch das Treppenhaus nach unten. Der Spielplatz vor dem Haus ist wie ausgestorben. Kein Kind ist zu sehen. Nur auf der Rutsche sitzt ein Vogel und zwitschert. »Vielleicht hat sie sich in einen Vogel verwandelt«, sagt Jenny und kichert nervös. »Quatsch«, sagt Monja. »Außerdem wäre sie dann bestimmt keine schwarze Amsel, sondern ein dickes, rotes Huhn.« Sie schaut noch einmal langsam über den Spielplatz. »Da, Aus der kleinen Holzspielhütte schauen zwei Fußspitzen heraus. Marie! Schreit Monja und stürzt zur Hütte. Doch sie hat sich zu früh gefreut. Es ist nicht Marietta, sondern Kilian aus Wohnblock C. Ausgerechnet Kilian. Er hat gewaltige Schweißfüße, sogar wenn er Sandalen trägt. Marietta geht ihm normalerweise aus dem Weg. Er meint nämlich, mit seinen 11 Jahren der Boss einer Mafia-Bande zu sein, obwohl er weder Boss ist, noch eine Bande hat. Wie viel? Murmelt er mit dunkler Stimme und tut so, als würde er an einer echten Zigarette ziehen, obwohl Monja und Jenny genau sehen, dass es bloß eine Schokoladenzigarette ist. Was? Fragen die beiden Mädchen gleichzeitig. Wie viel? Fragt Kilian noch einmal. Monja blitzt ihn zornig an. Das ist Bestechung, zischt sie. Kilian lehnt sich zurück. 1 Euro und ich sage euch, wo Marie ist. Monja überlegt. Soll sie Kilian das Geld geben? Wenn nicht, wird sie Marietta womöglich so schnell nicht wiederfinden. Und bei der Vorstellung, wie sie das Mama erklären soll, wird ihr ganz mulmig zumute. Sie schaut zu Jenny. Doch die ist ihr auch keine große Hilfe. Mit hochrotem Kopf steht sie in der Ecke und hält die Luft an. In der Hütte riecht es nämlich gewaltig nach Kilians Füßen. Zähneknirschend kramt Monja ein 1-Euro-Stück aus der Tasche ihrer engen Jeans und hält es Kilian hin. Supermarkt, sagt Kilian und bläst unsichtbare Rauchkringel. Monja versteht nicht, was er meint, aber sie weiß ganz genau, wie sie Kilian zum Reden bringen kann. Wenn du mir nicht sofort sagst, was Marie zu dir gesagt hat, verrate ich Herrn Korte, dass du sein Fahrrad geklaut hast, zischt sie. Kilian hört schlagartig auf, Kringel zu blasen und beißt sich auf die Lippen. Okay, okay, murmelt er schnell und drückt seine Zigarette aus. Dann nuschelt er etwas von Tiefkühlbabys im Supermarkt, von denen Marietta erzählt hat. Was hat sie denn damit gemeint? Fragt Jenny erstaunt. Tiefkühlbabys? Doch Monja ist schon losgelaufen. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Komm, schreit sie. Wir müssen Marie vor der großen Straße einholen. Nun flitzt auch Jenny los. Die große Straße ist die gefährlichste Straße in ihrem Viertel. Kinder dürfen sie ohne Erwachsene nicht überqueren, denn die Autos fahren dort fast so schnell wie auf der Autobahn. Dummerweise befindet sich die große Straße auf dem Weg zum Supermarkt. Und das ist auch der Grund, warum Monja und Marietta dort nie alleine einkaufen dürfen. Monja könnte sich in den Hintern kneifen. Wie konnte sie Marietta das mit dem Tiefkühlfach bloß erzählen? Und wieso ist Marietta so blöd und glaubt immer alles? Sie ist doch kein Baby mehr. Außer Atem kommen die beiden Mädchen an der großen Straße an. Monja dreht sich im Kreis und hält nach Marietta Ausschau, doch sie ist nirgends zu sehen. Wenn ihr etwas passiert wäre, würden hier überall Scherben liegen, schreit Jenny, um den Autolärm zu übertönen. Und Absperrungen, Krankenwagen und Polizeiautos wären auch hier, das weiß ich aus einer Serie im Fernsehen. Jenny hat recht. Trotzdem krampft sich Monjas Magen zusammen, als sie sich vorstellt, wie ihre kleine Schwester alleine über die große Straße gelaufen ist. Als der Verkehrsstrom kurz abbricht, fassen Monja und Jenny sich an die Hand und rennen los. Knapp vor einem heranpreschenden Auto erreichen sie die andere Straßenseite. Dort müssen sie erst einmal verschnaufen. Und Monja schaut sich um. Hier ist sie nicht gerne. Denn fast alle Häuser sind grau und etwas verfallen. Oft stehen alte Männer in Unterhemden oder Frauen mit verkniffenen Gesichtern hinter den Fenstern und beobachten die Straße so, als würden sie schon lange auf jemanden warten, der niemals wiederkommen wird. Außerdem riecht es hier immer ein bisschen nach Müll und alten Bananen. Monja drückt Jennys Hand. Wie gut, dass ihre beste Freundin bei ihr ist und der Supermarkt nicht mehr weit entfernt. Was ist denn nun mit den Tiefkühlbabys? Flüstert Jenny und schaut sich ängstlich um. Monja schluckt. Es ist ihr etwas peinlich, Jenny davon zu erzählen, denn es war wirklich ziemlich gemein, was sie da zu ihrer kleinen Schwester gesagt hat. Du musst mir versprechen, dass du es nicht meiner Mama sagst. Versprochen, flüstert Jenny. Und dann erzählt ihr Monja alles. Gibt es denn wirklich Tiefkühlbabys? Fragt Jenny, als Monja fertig ist. Monja starrt Jenny an. Mensch, das habe ich doch nur gesagt, damit Marie mich endlich in Ruhe lässt. Ach so, murmelt Jenny und wird ein bisschen rot. Monja will gerade genervt die Augen verdrehen, da sieht sie auf dem Fußgängerweg ein kleines, zusammengeknülltes Stück Papier. Sie hebt es auf und hält es aufgeregt hoch. Jenny, das muss Marietta verloren haben. Das ist von einem Bonbon aus meiner Dose. Für einen kurzen Moment wird Monja wieder wütend. Marietta hat also nicht nur ihren Ponydrachen kaputt gemacht, sondern auch noch ein Bonbon geklaut, diese doofe kleine Schwester. Vielleicht ist das ein Zeichen, flüstert Jenny. Monja starrt sie an. Ein Zeichen? Wofür? Jenny schaut sich erneut um sicherzugehen, dass ihnen niemand zuhört. Ein Zeichen für uns. Vielleicht ist sie entführt worden und hat das Papier extra auf den Boden geworfen, damit wir sie finden. Und dann erzählt Jenny Monja von dem Entführer, über den sie vor einigen Tagen etwas im Fernsehen gesehen hat. Er soll groß und hager sein, mit einer langen Narbe im Gesicht. Monja bekommt eine Gänsehaut. Was, wenn er Marietta wirklich entführt hat? Vielleicht sitzt sie gerade weinend und hungrig in einem feuchten, modrigen Keller, umzingelt von gierigen Kröten und Schnecken gar nicht weit entfernt. In einem Brief aus ausgeschnittenen und aufgeklebten Buchstaben wird der Entführer verlangen, dass sie Marietta erst dann zurückbekommen, wenn sie 100.000 Euro bezahlen, erzählt Jenny weiter. Monja wischt sich schnell eine Träne aus dem Augenwinkel. Unsinn, sagt sie laut, vor allem um sich selbst zu beruhigen. Warum sollte der Entführer Marietta mitnehmen? Wir haben doch gar kein Geld, um sie freizukaufen. Außerdem ist Marie viel zu schwer. Wie soll ein Entführer sie denn tragen? Trotzdem lauscht sie angestrengt, ob Marietta nicht vielleicht doch in einem der Häuser neben ihnen schluchzt. Doch da ist nur das Dröhnen einer Bohrmaschine und das Bellen eines Hundes. Plötzlich zuckt Monja zusammen. Sie hört hinter sich ein lautes Quietschen. Schnell dreht sie sich um. Ein Mann auf einem klapprigen Fahrrad fährt vorbei und grüßt. Dabei entblößt er seine braunen, schiefen Zähne. Jenny stößt einen schrillen Schrei aus und zieht Monja mit sich hinter eine Mauer. Das war vielleicht der Entführer, flüstert Jenny. Monja merkt, dass sie langsam sauer auf ihre Freundin wird. Der Mann sah zwar nicht sonderlich freundlich aus, aber er war weder groß noch hager und eine Narbe auf der Wange hatte er auch nicht. Jetzt hör endlich auf, so einen Quatsch zu erzählen, fährt Monja Jenny an. Du machst mir ja Angst. Jenny hält den Mund, schaut dem Mann auf dem Fahrrad jedoch stirnrunzelnd hinterher. Es hätte ja sein können, murmelt sie kleinlaut. Doch Monja hört sie schon gar nicht mehr. Stattdessen steuert sie schnurstracks auf den Supermarkt am Ende der Straße zu. Dort angekommen, läuft sie durch die Schiebetür an den Kassen vorbei bis zum Mittelgang. Hier stehen die Tiefkühltruhen in einer langen Reihe. Und ganz am Ende ist Marietta. Sie hängt kopfüber in einer Truhe und wühlt darin herum. Marie! Schreit Monja und rennt los. Niemals hätte sie gedacht, dass sie sich einmal so freuen würde, ihre kleine Schwester zu sehen. Marietta taucht aus der Truhe auf. In der Hand hält sie einen dicken, tiefgekühlten Gegenstand. Er ist kopfgroß und hautfarben. Monja ist noch zu weit weg und kann deshalb nicht erkennen, um was es sich handelt. Doch Jenny wird leichenblass und beginnt zu keuchen. Ein Tiefkühlbaby. Sie beginnt zu wanken und hält sich an einem Regal fest und sieht aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. Monja ist inzwischen bei Marietta angekommen und umarmt sie so fest, dass sie quietscht wie ein Meerschweinchen. Aua, du tust mir weh! Marietta drückt Monja von sich weg und hält das tiefgefrorene Ding hoch. Ihr Gesicht ist rot vor Wut und ihre Haare sehen aus, als würden sie in Flammen stehen. Du hast gelogen! Es gibt gar keine Tiefkühlbabys! Es gibt nur Tiefkühlhühner! Brüllt sie. Mama und Papa können mich hier gar nicht gekauft haben! Im Supermarkt ist es plötzlich still. Der Mann hinter der Wursttheke wirft ihnen einen tadelnden Blick zu. Und Monja bemerkt, dass einige Kunden neugierig näher kommen. Psst, nicht so laut, zischt Monja. Ich will aber laut sein, kreischt Marietta. Ich will laut sein, ich will laut sein, kreischt sie weiter und wirft das tiefgefrorene Huhn mit aller Kraft nach Monja. Die kann sich gerade noch rechtzeitig ducken. So fliegt das Huhn über ihren Kopf hinweg und kullert den Gang entlang. Als Jenny sieht, dass es wie eine Bowlingkugel direkt auf sie zurollt, beginnt sie zu kreischen. Ein Tiefkühlbaby! Und springt zur Seite. Es gibt keine Tiefkühlbabys, das war doch nur ein Scherz, ruft Monja. Sind denn jetzt alle verrückt geworden? Einige Kunden beginnen zu kichern. Doch Marietta blickt sich mit ernster Miene um. Frau Müller von unten hat doch auch ein Baby gekauft, auf Haiti. Und Kilian hat erzählt, dass man eingefrorene Samen kaufen kann. Die werden dann zu Babys in den Bäuchen von Frauen. Monja starrt ihre kleine Schwester an. Aber Marie, du kommst doch nicht aus dem Tiefkühlfach. Und dann erklärt sie Marietta kurz und knapp, wo Babys herkommen. Danach ist Marietta eine Zeit lang still und denkt nach. Dann geht sie zur Tiefkühltruhe und hält ihre Hand hinein. Das ist wirklich viel zu kalt für mich, stellt sie fest und schiebt den Deckel wieder zu. Wie gut, dass ich aus Mamas Bauch komme und nicht aus einer kalten Plastiktüte. Und damit ist die Sache für sie erledigt. Jenny hat sich inzwischen auch wieder beruhigt und legt mit hochrotem Kopf das Tiefkühlhuhn in die Truhe zurück. Kopfschüttelnd schiebt eine ältere Dame, die ihr Gespräch neugierig verfolgt hat, ihren Einkaufskarren weiter. Und auch der Mann hinter der Wursttheke schenkt den drei Kindern keine Beachtung mehr. Monja nimmt Mariettas Hand und will sie mit sich ziehen. Los, wir müssen nach Hause, bevor Mama kommt. Doch Marietta rührt sich nicht vom Fleck. Was ist denn jetzt noch? Fragt Monja. Marietta schaut sie an und grinst. Wenn du mir kein Eis kaufst, erzähle ich alles, Mama. Monja kneift die Augen zusammen. Wenn Blicke töten könnten, dann würde ihre kleine Schwester augenblicklich tot umfallen. Da ist er plötzlich wieder, dieser Wunsch, ein Einzelkind zu sein. Zähneknirschend gibt sie der Frau an der Kasse ihren letzten Euro und drückt Marietta das Eis in die Hand. Suppenhuhn, murmelt sie dabei. Zimtzicke, schmatzt Marietta zurück. Marietta aus dem Supermarkt. Anna Tollkötter hat sich die Geschichte ausgedacht. Erzählt hat sie uns Eva Maria Meckbach.